Abschied aus die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Abschied. Die sonderbarste meiner Trennungen. Wir hatten immer uns nur fremd geliebt, nur das von uns in uns gesiebt, was nackten Stoff gab unsern Brennungen. Und küßte meine Brust an deinen Zwein, dein Mund an meinem von Gelüst und Geiste doppelten. Die Scham, dass sie so uneins sich verkuppelten, war schwächer als die Lust, sich nichts zu sein. Ach, Liebe, dachten wir umarmt und hinter Mauern, verworrener Wunsch, sich füreinander hinzutöten, der guten Grenzen plumpe Überschreiterin. Und nun, als hätten wir uns doch betreten, als sei Genuss auch tief, erfasst uns Trauern. Wär nicht der Zug da, dehnten wir's vielleicht noch ewig weiterhin. Ende von Abschied.